mal irgendwas machen kann. Hinein. Hinein. Hinein Konto bei der KVB. Verkauf den Kindern auf dem Schulhof Schnee. Komm, erschieß mich. Nenn mich Drecksau. Ich bin ein überflüssiger Esser. Ganz egal, was ich auch tue. Du kannst es sicher besser.